ich nur dies. Merke mein Herze beständig nur dies. Merke mein Herze beständig, beständig nur dies. Wenn du alles sonst vergisst, was dein Heiland liebend ist, merke mein Herze beständig nur dies. Merke mein Herze beständig nur dies. Lasse dieses deinem Gläuben einen Grund und feste bleiben, merke mein Herze nur dies, dass dein Heiland liebend ist. Lasse dieses deinem Gläuben einen Grund und feste bleiben, auf solche besteht er gewiss, besteht er gewiss, besteht er, besteht er gewiss. Merke mein Herz, merke nur dies. Merke mein Herz, merke nur dies.